Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Reise mit dem Raumschiff Hawkwind. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Good evening. Meinen Ohren einer der spannendsten Nummern aus dem Hawkwind-Kosmos. Good Evening heißt das Stück, die letzte Nummer vom 88er-Album Xenon Codex. Die Collage aus Sprachfetzen, Klangeffekten, typischem Hawkwind-Rattern und einer melancholischen Coda wird im Kleingedruckten als Gemeinschaftswerk aller damaligen Hawkwind-Mitglieder ausgewiesen, als da waren Harvey Bainbridge, Keyboards und Synthesizer, Alan Davey, Bass, Danny Thompson, Drums, Dave Brock natürlich und Gitarrist Hugh Lloyd Langton. Von ihm stammten die flinken Gitarrentöne. Hugh Lloyd Langton war schon in der ersten Phase vor Hawkins erster LP Mitglied der Band gewesen. Ab 1979 war Hugh Lloyd Langton wieder eine Zeit lang mit von der Partie. Dieser Track stammte, wie gesagt, aus dem Jahr 1988 von der LP Xenon Codex und die ist vor nicht allzu langer Zeit auch als CD wieder veröffentlicht worden. Ein weiteres Hawkins-Mitglied verdient an dieser Stelle näher vorgestellt zu werden. Bob Calvert, geboren in Südafrika und aufgewachsen in Margate, England. Hawkins-Saxophonist und Flötist Nick Turner und Bob Calvert kannten sich schon als Teenager in Margate. Später, Anfang der 70er Jahre, schrieb Calvert abgespacede Kurzgeschichten für die Underground-Zeitung Friends. Tagsüber arbeitete er in einem Autoreifenladen in der Londoner Portobello Road. Bob Calvert schrieb für das zweite Hawkins-Album In Search of Space ein 22-seitiges Weltraum-Epos, das der Platte beigelegt war, inklusive von Cartoons von Friends-Grafiker Barney Bubbles. Barney Bubbles sollte später auch das ein oder andere LP-Cover von Hawkins entwerfen. Aber zurück zu Bob Calvert. Ab spätestens 1972 war Calvert auch auf der Bühne mit dabei, als Vokalist und Mime in verschiedenen Kostümierungen. Hawkins-Shows aus dieser Zeit waren als ein pausenloses Kontinuum konzipiert. Zwischen den harten Space-Rock-Nummern mit schnellen und ab und zu langsameren Grooves wurden elektronische Klangminiaturen gewoben, über die Calvert eigene Texte rezitierte oder auch schon mal einen Text von Science-Fiction-Autor Michael Moorcock. Inhalt dieser theatralischen Spoken-Word-Zwischenspiele waren meistens Weltraumfantasien der beunruhigenden Sorte. In the Egg heißt das nächste Stück. Und wenn ich Calvert richtig verstehe, spricht hier ein Mitglied einer Zivilisation, die innerhalb eines vermutlich riesigen Eies existiert. Man überlegt sich, ob man eines Tages ausgebrütet werde, die Grenze des bisherigen Daseins überschreiten könnte. Allerdings könnte es ja auch sein, dass dann draußen, außerhalb des Eies, jemand auf einen wartet, der sehr hungrig ist. Bob Calvert mit Hawkins, anno 1973 In the Egg. We live in the egg. We live in the egg. We have covered the inside wall of the shell with dirty drawings and the Christian names of our enemies. We are being hatched. Whoever is hatching us is hatching our pencils as well. Set free from the egg one day at once. Shall draw a picture of whoever is hatching us. We assume that we're being hatched to imagine some good-natured fowl and write school essays about the color and greed of the hen that is hatching us. When shall we break the shell? Our prophets inside the egg for a middling salary argue about the period of incubation. They posit a day called egg. We are much concerned about our offspring inside the egg. We should be glad to recommend our patron to whom looks after us. But we have a roof over our heads, senile chimps, polyglot embryos chatter all day, and even discuss their dreams. What if the shell will never break, if our horizon is only that of our scribbles, and always will be? We hope that we're being hatched. Even if we only talk of hatching, there remains the fear that someone outside the shell will feel hungry and crack us into the frying pan with a pinch of salt. What then, my brethren, inside the air? Thank you. Noch einmal eine andere Variante von Hawkwind, diesmal Space Rock im ternären Boogie-Rhythmus mit Textbezug auf den Psychiater, Sexualforscher und Soziologen Wilhelm Reich. Orgon Accumulator heißt die Nummer, ein Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1972. 1933 veröffentlichte Wilhelm Reich das noch immer lesenswerte Buch Massenpsychologie des Faschismus. In der Emigration entdeckte er dann eine schwer greifbare Form von Energie, der er den Namen Orgon gab. Diese Energie konnte man, so behauptete er, in speziell dafür gebauten Orgon-Akkumulatoren sammeln und konzentrieren. Dieses Orgon sollte, so die These Reichs, bakterizid und hemmend auf das Wachstum von Krebszellen wirken. Unter anderem Albert Einstein beschäftigte sich einmal näher mit den biophysikalischen Thesen Reichs und war nicht überzeugt davon. Spökenkiekerei oder nicht, ein US-amerikanisches Gericht hatte 1955 etwas gegen diese Therapieform Wilhelm Reichs. Es verbot die Verwendung dieser Orgon-Akkumulatoren und verfügte, dass diese Geräte und all seine Bücher vernichtet werden sollten. Reich akzeptierte das natürlich nicht, und als ein Mitarbeiter Reichs gegen die Anordnung des Gerichts verstieß, Orgon-Akkumulatoren nicht über die Staatsgrenze zu bringen, wurde Reich 1956 zu einer zweijährigen Haftstrafe wegen Missachtung des Gerichts verurteilt. Während der Haft starb Reich an Herzversagen im Alter von 60 Jahren. Im nächsten Jahrzehnt entdeckte eine neue Generation Reichs Schriften, die sich für die sogenannte 68er-Bewegung als äußerst fruchtbar erwiesen. Und auf diesem Wege durfte dann die Idee vom Orgon-Akkumulator auch Eingang in die Gedankenwelt von Hawkwind-Vokalist und Theatraliker Bob Calvert gefunden haben. Calvert schrieb den Text von Orgon Accumulator. Die Variation des 12-taktigen Blues-Schemas ließ sich Dave Brock einfallen. Vor dem Wilhelm Reich inspirierten Boogie gab es eine der Textrezitationen von Bob Calvert, In the Egg. Bob Calvert könnte man als exzentrische Persönlichkeit beschreiben. Er wäre gern Fliegerpilot geworden und ließ sich auf mitunter beängstigende Art von Waffen aller Art faszinieren. Von Schwertern zum Beispiel oder von Handgranaten. Tatsächlich hatte Bob Calvert gravierende psychische Probleme. Laut Nick Turner hatte er im Abstand von etwa 18 Monaten regelmäßig Nervenzusammenbrüche. Calvert musste sich mehrfach in psychiatrische Kliniken einweisen lassen. Er erlebte Phasen von Hyperaktivität, während derer er ununterbrochen redete, und Phasen tiefster Depression, in denen er mit niemandem sprach. 1974 verließ er deswegen die Band, später, 1977, kehrte er noch einmal für kurze Zeit zurück. Bob Calvert starb 1988 an einem Herzinfarkt. Die beiden Hawkwind-Tracks, die gerade zu hören waren, hießen also Orgon Accumulator und In the Egg, und beide wurden Mitte der 80er Jahre gleich von mehreren Plattenfirmen unters Volk gebracht. Live 70-73 heißt die LP, die gerade zu hören war, veröffentlicht 1985 von Castle Communications. Der letzte Song, den Ian Kilminster alias Lemmy für Hawkwind geschrieben hatte, bevor er im Frühjahr 75 aus der Band gekickt wurde, heißt Motorhead. Bekanntlich wurde aus dem Song eine ganze Band und vermutlich auch eine finanziell erfolgreichere Band als Hawkwind. Motorhead hatten den Song Motorhead selbstredend auch im Repertoire, hier ist aber die Originalversion des Songs, veröffentlicht 1975 als B-Seite der Hawkwind-Single Kings of Speed. Wie leicht zu hören ist, heißt der Sänger hier nicht Lemmy, sondern Dave Brock. Yeah. generations of acid. We saw through delusion and Raybon's pollution. We knew we were right. The streets were our oyster. We smoked up with poison and we turned our noise on. We knew how to fight. We dropped out and tuned in. We spoke secret jargon and we would not bargain for what we had found. In the days of the underground, we believed in Guevara. We saw that head held up and our anger welled up, but we kept it cool. Need for machine guns, the system was crumbling. Our leaders were fumbling while we broke every rule. We saw them on TV, they lowered their cover, and we tried to smother their voices with sound. In the days of the underground, those chromium heroes, are there none of them still left around? Since the days of the underground, now we can look back on the heroes we were then, who made quite a stir then with our sonic attack. Street fighting dancers, assassins of silence, we make believe violence on a 100-watt stack. They offered us contracts, we said we don't need them. We'll just take our freedom, we will not be bound. In the days of the underground, and some of us made it, but not Smiling Michael. His black motorcycle got eaten by rust. And John the Bob dreamt that he smelled at the Rio. When he woke it was Rio, too late to have sussed. And Jeff was a poet who wrote with a spray can on wall saying, hey man, I believe that we drowned. In the days of the underground, we'll be right back. Um die britische Band Hawkwind dreht sich die heutige Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik aus den Jahren 1975 bis 1980. Los ging's mit einem Song von Lemmy, Motorhead, veröffentlicht 1975 als B-Seite einer Hawkwind-Single, später wieder aufgegriffen als musikalische Visitenkarte von Lemmys Power-Trio Motorhead. Motorhead ist übrigens ein Slang-Ausdruck für Personen mit einer Vorliebe für die Aufputschdroge Amphetamin, besser bekannt als Speed. Als sich 1976-77 das musikalische Klima in England durch Punkrock deutlich änderte, färbte das auch auf Hawkwind ab. Zu spüren war das an der einen oder anderen musikalischen Wendung des 77er Albums Quark, Strangers and Charm. Die Verbindung zwischen Punk und Hawkwind hatte dabei zwei Seiten. John Lydon, alias Johnny Rotten von den Sex Pistols, hat sich zum Beispiel bald als Hawkwind-Fan geoutet. Der Hawkwind-Song Brainstorm soll besonderen Eindruck auf ihn gemacht haben. Auch Marky Smith von The Fall hat sich zu Hawkwind bekannt. Der Titelsong des 77er Hawkwind-Albums Quark, Strangeness and Charm kam immerhin in die Top 30 der britischen Charts. Bob Calvert war wieder mit dabei. Von ihm stammt auch der Song, der nach Motorhead zu hören war, Days of the Underground. Der Text lässt die Ideale aus der Anfangszeit der Band hochleben, unter anderem taucht Che Guevaras Name im Text auf. Die Soundproduktion der Platte klingt trotz einiger Punk-inspirierter Momente relativ weichgespült, das Donnern der Lemmy-Zeit schien erstmal Vergangenheit. Dafür tauchten in den Stücken manchmal Sequencer-basierte Synthesizer-Klänge auf, wie sie von Tangerine Dream, Manuel Götschings Ashra oder Gong's Tim Blake schon zu hören gewesen waren. Im letzten Teil dieser Hawkwind-Trilogie aus den Jahren 75 bis 80 war dann auch Tim Blake als Mitglied von Hawkwind zu hören. Blake stieg erstmals 1979 für eine England-Tournee bei Hawkwind ein, bis heute ist er sporadisch immer mal wieder Mitglied der Band gewesen. Das Instrumental mit Tim Blake heißt Space Chase und wurde von dem Hawkwind-Urgestein und Gitarristen Hugh Lloyd Langton komponiert. Auch er war mehrmals an Bord des Raumschiffs Hawkwind und verließ es auch mehrmals. Die für Hawkwind relativ ungewöhnliche Schlagzeugarbeit bei diesem Track wurde von Ginger Baker geleistet. Länger als ein Album und eine Tour dauerte seine Zusammenarbeit mit Hawkwind allerdings nicht. Space Chase erschien 1980 auf der LP Levitation. Die CD ist gerade in erweiterter Form inklusive Live-Gig mit Baker und Blake wiederveröffentlicht worden. Hawkwind-Saxophonist Nick Turner war bereits 1976 aus der Band geschmissen worden. Er produzierte dann gleich ein Soloalbum, inspiriert von ägyptischer Mythologie. Turner erhielt für 3 Stunden Zugang zur Königskammer in der Großen Pyramide und nahm sein Flötenspiel auf. Um diese Flötenspuren und Textrezitationen Turners aus dem ägyptischen Buch der Toten arrangierte Ex-Gong-Gitarrist Steve Hillage dann das Album Xitin Today, mit dabei unter anderem Tim Blake und Mike Howlett von Gong. Xitin Today erschien 1978 und ist unlängst als CD wieder veröffentlicht worden. Dann gründete Nick Turner die deutlich punkig angehauchte Band Inner City Unit. Space Rock Sounds, Kostümierungen und der ein oder andere Hawkwind-Song gehörten aber auch zum Repertoire von Inner City Unit. Überraschenderweise lud Dave Brock Nick Turner Anfang der 80er Jahre zu erneuter Zusammenarbeit ein. Studioalben nahmen sie in der Zeit von 1982 bis 1984 nicht auf, aber es existieren einige interessante Live-Aufnahmen aus dieser Zeit. Hier sind Hawkwind beim Stonehenge Festival 1984. Die erste Nummer ist ein Song von Nick Turner, Watching the Grass Grow. Mitgeschnitten wurde er beim nächtlichen Konzert von Hawkwind. Beim Morgengrauen waren sie aber schon wieder auf der Bühne und von diesem Set ist eins der inspiriertesten Saxophon-Soli von Nick Turner überhaupt dokumentiert. We are the survivors, the eternal survivors, androgynous energies, traveling through time. Yeah. Pieces of the universe, woo! Hawkwind mit Nick Turner beim Stonehenge Festival anno 1984. Eine solche Verbindung von Terry Riley inspirierter Elektronik und Free Jazz Saxophon ist mir bisher noch nicht zu Ohren gekommen. Ein Schlüsselerlebnis hatte Nick Turner bei seinen Reisen durch Europa in den 60er Jahren gehabt. In Berlin traf er auf Free Jazz Musiker, die mit Eric Dolphy gespielt hatten. Sie hätten ihn überzeugt, meinte Nick Turner, dass man nicht unbedingt ein technisch brillanter Musiker sein musste, um sich auszudrücken. Ich beschloss, so Turner weiter, dass ich Free Jazz in einer Rockband spielen wollte. Und im Grunde habe ich das bei Hawkwind auch versucht. Nick Turners zweiter Aufenthalt an Bord des Raumschiffs Hawkwind endete diesmal nach 2 Jahren erneut mit einer Kündigung 1984. Knapp 2 Soundcheck-Stunden an Bord des Raumschiffs Hawkwind gehen so langsam zu Ende. Das war gerade ein Song von einem Hawkwind-Album Dave Brocks aus dem Jahr 2005. Take Me To Your Leader heißt die CD. Den Song, der gerade zu hören war, trug kein geringerer als Arthur Brown, The God of Hellfire, zum Album bei. Sunray ist eine Komposition von Arthur Brown und selbstverständlich war er hier auch als Sänger zu hören. Ende Juni dieses Jahres hätte ein neues Hawkwind-Album erscheinen sollen, bisher konnte ich es aber leider noch nicht auftreiben. Deshalb zum Schluss, vor den 3 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk, noch 2 Hawkwind-Perlen aus dem Jahr 1972. Lemmy als Sänger seines eigenen Songs »The Watcher« von dem Album Do Re Mi Fa Sol La Ti Do und danach Welcome to the Future mit Bob Calvert, aufgenommen im September bei der BBC. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank und hier sind Hawkwind. We are looking in on you now. What do you think you can do? Very small from way out here. The last thing you will feel is fear. We gave you a chance to do the right thing. Screams of pain. There are no leaders you can blame. The virus destroyed your sphere. Out here, this is the end now. This is the end now. This is the end now. This is the end now. This is the end. to the days you've made. Welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome.